Kapitel 8. Und was tun Sie hier so? Die große Frage ist, ob Sie Ihr Abenteuer von Herzen bejahen können. Joseph Campbell, Mythologe und Autor, dessen Bücher und Ideen großen Einfluss auf Star Wars hatten. Werden Sie sich über Ihre Bestimmung klar. Das kann darüber entscheiden, ob Sie ein freies, erfülltes Leben voller Glück und Ausgelassenheit leben oder sich von Unentschlossenheit und den ollen, faulen Ausreden einpferchen lassen. Gaben sind dazu da, gegeben zu werden. Und deshalb setzt es uns so zu, wenn wir nicht wissen, wie unsere eigene Gabe genau aussieht. Es setzt uns genauso zu, wenn wir es zwar wissen, aber nicht tätig werden. Dann halten wir nämlich das perfekte Geschenk in Händen, können es aber nicht mit der Welt teilen. Dabei wartet es nur darauf, ausgepackt zu werden. Doch wir lassen es in der Schachtel stehen, bis es alt wird und Staub ansetzt. Was für eine Verschwendung. Was für eine Qual. Ist die Freude nicht unvergleichlich, wenn wir jemandem das perfekte Geschenk machen? Wir wissen alle, wie es sich anfühlt, wenn man von einem Fuß auf den anderen hüpft und sich praktisch in die Hose macht, während man den anderen anfleht, endlich auszupacken. Jetzt mach schon, Mann, meine Güte. Ha, lass mich mal. Die Wirkung des Schenkens ist so stark, dass Aufregung und Wohlgefühl beim Schenkenden oft größer sind als beim Beschenkten. Man fühlt sich wie ein Rockstar, wenn man seine Berufung gefunden hat. Weil es bedeutet, man kann sein Leben so gestalten, dass man seine Begabung dauerhaft mit der Welt teilen kann. Wenn wir das, was uns gegeben wurde, teilen, befinden wir uns im Einklang mit unserem höchsten, mächtigsten Selbst. Leider begnügen sich die meisten Leute mit einer kläglichen Version ihrer großartigen Gabe. Sie wissen schon, sie tauchen nicht mit leeren Händen auf der Party auf, sondern überreichen der Welt ihr nichtssagendes Geschenk. Eine geschmackvolle Kerze zum Beispiel. Im Gegenzug kriegen sie eine warme Umarmung und ein »Aber das wäre doch nicht nötig gewesen«. Einen Volltreffer landet man damit garantiert keinen. Sagen wir, sie finden eine Arbeit, die ihnen nicht gefällt oder sie anödet, die aber soweit in Ordnung ist. Die ihnen ein Leben ermöglicht, in dem die Grundbedürfnisse abgedeckt sind, solange sie nicht zu anspruchsvoll sind. Sie unternehmen schöne Dinge, aber nicht so oft, wie sie gern würden, weil das Geld fehlt. Oder die Zeit. Oder der Glaube daran, dass sie es verdient hätten. Sie erringen hier und da kleine Siege, schaffen den verlangten Umsatz und gewinnen die 6-tägige Bahamas-Kreuzfahrt. Sie sammeln genügend Bonusmeilen, um bei ihrer Tante zu übernachten und die Olympischen Spiele zu besuchen. Sie setzen sich hin und schreiben einen Song, den sie vielleicht nie aufnehmen oder vor Publikum spielen werden. Aber sie gehen nie aufs Ganze und erschaffen sich ein Leben, das sie wirklich erstrahlen lässt. Meine Meinung dazu? Sie verschlafen ihr Leben. Jeder einzelne von uns wurde mit einzigartigen und wertvollen Gaben geboren, die er mit der Welt teilen kann. Die Party geht aber erst richtig los, wenn wir herausgefunden haben, was unsere Gaben sind. Wenn wir beschließen, unser Leben danach auszurichten. Solch ein Leben ist für jeden möglich. Wenn Sie sich also nicht länger mit weniger zufrieden geben wollen, seien Sie gewiss, die Antwort existiert bereits. Sie sind verunsichert, was Sie mit Ihrem Leben anfangen sollen? Die Antwort ist schon vorhanden. Es gibt dieses Leben, nach dem Sie sich sehnen. Sie müssen sich nur etwas Klarheit verschaffen. Es gibt viele Bücher darüber, wie man seine Bestimmung findet. Einige der besten stelle ich am Ende dieses Buches sowie auf meiner Homepage vor. Die folgenden Tipps sind meine Favoriten. Behalten Sie dabei im Kopf, dass es nicht die eine sichere Methode gibt. Jeder geht seinen eigenen Weg. Doch wir streben alle das gleiche Ziel an. Den Ort, an dem wir uns am glücklichsten, am lebendigsten und am meisten wie wir selbst fühlen. Lesen Sie auch dann weiter, wenn Sie schon den perfekten Beruf für sich entdeckt haben. Denn diese Tipps können in allen Bereichen Ihres Lebens hilfreich sein. Los geht's! So werden Sie sich darüber klar, wer Sie sind und was Ihre Berufung ist. Erstens, seien Sie ein Alien. Stellen Sie sich vor, Sie seien ein Außerirdischer, der im All herumschwebt und plötzlich auf die Erde hinab in Ihren Körper gleitet. Als Alien ist Ihnen das hier alles fremd. Schauen Sie sich um. Was sehen Sie? Worin ist diese Person, deren Körper Sie da bewohnen, ganz toll? Was macht ihr offensichtlich am meisten Spaß? Welche Kontakte hat sie? Welche Ressourcen und Möglichkeiten stehen ihr zur Verfügung? Was fangen Sie als Alien mit diesem brandneuen Leben an, in das Sie da geschlüpft sind? Für Sie ist alles neu und aufregend. Für Sie steht nichts auf dem Spiel. Sie schleppen keine Vergangenheit mit sich herum. Also, wie nutzen Sie diesen neuen Körper und Ihre Existenz, um etwas Fantastisches und Wunderbares zu schaffen? Und zwar jetzt gleich. Diese Übung ist extrem hilfreich, wenn man eine neue Perspektive benötigt und sich aus dem Trott der faulen Ausreden und schlechten Angewohnheiten befreien will. Außerdem kann sie nützlich dabei sein, sich der tollen Möglichkeiten und Ressourcen bewusst zu werden, die sich direkt vor der eigenen Nase befinden. Möglichkeiten, die man entweder für selbstverständlich hält oder nicht sehen will. Manchmal muss man die Dinge einfach nur mit anderen Augen betrachten, um zu erkennen, wie glücklich man sich schätzen kann. Seien Sie 24 Stunden lang ein Alien und dann schauen Sie, zu welchen Erkenntnissen Sie kommen. Zweitens, machen Sie den ersten Schritt in die richtige Richtung. Statt Stunden, Tage oder Jahre darauf zu verschwenden, den optimalen nächsten Schritt auszuklügeln, tun Sie einfach was. Wie viel Zeit wir damit verplempern, Ideen abzuwägen und sämtliche Was-wäre-wenns durchzuspielen. Uns goldrichtige Gründe dafür zu überlegen, warum wir etwas tun sollten, und goldrichtige dafür, warum nicht. Wie viel Zeit, in der wir an den Fingernägeln kauen und es so weit treiben, dass unsere Freunde und Familienmitglieder immer erst schauen, wer anruft, bevor sie drangehen. Oh nein, bitte nicht schon wieder neue Ideen durchkauen. Hören Sie auf zu grübeln und handeln Sie. Sie müssen nicht genau wissen, wohin die Reise geht. Fangen Sie einfach mit etwas an, das sich richtig anfühlt. Der erste Schritt führt dann schon zum nächsten, der sich wieder richtig anfühlt. Schauen Sie einfach mal, wo Sie ankommen. Die meisten Antworten ergeben sich aus Taten, nicht aus Grübeln.